Erster als alle Könige westlich des Jordans, in den Bergen, im Tiefland und an der Küste bis zum Libanon, von diesen Ereignissen hörten, das waren die Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter, zweiter da schlossen sie sich alle zusammen, um Josua und die Israeliten zu bekämpfen. Dritter aber auch die Bewohner von Gibeon hörten, was Josua mit Jericho und Ai gemacht hatte. Vierter deshalb beschlossen sie, Josua mit einer List zu täuschen. Sie bereiteten sich vor, als kämen sie von einer langen Reise, sie nahmen alte Säcke für ihre Esel und alte, zerrissene Weinschläuche, die sie zusammengebunden hatten. Fünfter sie zogen alte, geflickte Sandalen und abgenutzte Kleider an, und ihr Brot war hart und zerbröselt, als ob es schon lange unterwegs gewesen wäre. Sechster so gingen sie zu Josua ins Lager nach Gilgal und sagten zu ihm und den Männern Israels, wir kommen aus einem fernen Land, deshalb möchten wir einen Friedensvertrag mit euch schließen. Siebter die Männer Israels antworteten den Hevitern, vielleicht wohnt ihr ja mitten unter uns. Wie könnten wir dann einen Friedensvertrag mit euch schließen? Achter sie sagten zu Josua, wir wollen deine Diener sein. Josua fragte sie daraufhin, wer seid ihr und woher kommt ihr? Neunter sie antworteten ihm, wir, deine Diener, kommen aus einem sehr fernen Land, weil wir von der Macht des Herrn, deines Gottes, gehört haben. Wir haben gehört, was er den Ägyptern angetan hat, Zehnter und auch, was er den beiden Amoriterkönigen östlich des Jordans angetan hat, Sihon, dem König von Heschbon, und Og, dem König von Baschan in Ashtaroth. Elfter, deshalb befahlen uns unsere Anführer und alle Bewohner unseres Landes, nehmt Proviant für die Reise mit, geht ihnen entgegen und sagt zu ihnen, wir wollen eure Diener sein, schließt einen Friedensvertrag mit uns. Zwölfter, seht, hier ist unser Brot. Wir haben es noch warm aus unserer Heimat mitgenommen, als wir uns auf den Weg zu euch machten, aber jetzt ist es hart und zerbröselt. Dreizehnter, und hier sind unsere Weinschläuche, sie waren neu, als wir sie füllten, aber jetzt sind sie zerrissen. Auch unsere Kleider und Sandalen sind wegen der langen Reise völlig abgenutzt. 14. Die Männer Israels nahmen etwas von ihrem Proviant, aber sie fragten den Herrn nicht um Rat. 15. Josua schloss einen Friedensvertrag mit ihnen und versprach, sie am Leben zu lassen. Auch die Anführer der Gemeinschaft schworen ihnen Schutz zu. 16. Als drei Tage vergangen waren, nachdem sie den Friedensvertrag geschlossen hatten, hörten die Israeliten, dass die Gibeoniter aus der Nähe kamen und mitten unter ihnen wohnten. 17. Da brachen die Israeliten auf und erreichten am dritten Tag deren Städte. Diese Städte waren Gibeon, Kephira, Beroth und Kirjat Jerim. 18. Die Israeliten taten den Gibeonitern nichts, denn die Anführer der Gemeinschaft hatten ihnen bei dem Herrn, dem Gott Israels, Schutz zugeschworen. Deshalb beschwerte sich die ganze Gemeinschaft bei den Anführern. 19. Die Anführer sagten zur ganzen Gemeinschaft, wir haben ihnen bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen, deshalb dürfen wir sie nicht angreifen. 20. Wir wollen Folgendes mit ihnen tun, wir werden sie am Leben lassen, damit uns nicht der Zorn Gottes trifft, weil wir ihnen einen Eid geschworen haben. 21. Die Anführer sagten zu ihnen, sie sollen am Leben bleiben. So wurden die Gibeoniter Holzfäller und Wasserträger für die ganze Gemeinschaft, wie es die Anführer ihnen gesagt hatten. 22. Josua rief die Gibeoniter und fragte sie, warum habt ihr uns getäuscht, indem ihr sagtet, wir wohnen weit von euch entfernt, obwohl ihr doch mitten unter uns wohnt. 23. Deshalb sollt ihr verflucht sein und immer Sklaven bleiben, die Holz hacken und Wasser holen für das Haus meines Gottes. 24. Sie antworteten Josua, uns, deinen Dienern, wurde berichtet, dass der Herr, dein Gott, seinem Diener Mose befohlen hatte, euch das ganze Land zu geben und alle Bewohner des Landes vor euch zu vernichten. Deshalb hatten wir große Angst, dass ihr uns töten würdet, darum haben wir so gehandelt. 25. Nun sind wir in deiner Hand. Mach mit uns, was du für richtig und gut hältst. 26. Josua handelte mit ihnen so, dass er sie vor den Israeliten schützte, damit diese sie nicht töteten. 27. Josua machte sie damals zu Holzfällern und Wasserträgern für die Gemeinschaft und für den Altar des Herrn. So ist es bis heute geblieben an dem Ort, den der Herr wählen würde.